warte schon zu lange, strapaziert meine Geduld. Mit der Zeit wächst die Gefahr, was folgt ist deine Schuld. Ich werde wahnsinnig, alles um mich ist eng. Doch draußen wird es anders sein, so wie ich es kenn. Ich will raus, lass mich raus. Ich will raus, lass mich raus. Es ist so weit, du drückst mich in dein Blut. Ich fühle mich besser, jetzt wächst mein Lebensmut. Jetzt kann ich endlich leben, ich steuere dein Gehirn. Ich lasse dich lachen, ich werde dich führen. Ich will raus, lass mich raus. Ich will raus, lass mich raus. Doch ich bin immer in dir, ewig werde ich dich lenken, du gehörst zu mir, hilf mir zu überleben, ich bin in deinem Blut, ich gebe dir ein schöneres Leben, Zufriedenheit und Mut.